20 Uhr, Thomas Roth moderiert die Tagesschau. Snon deckt gerade internationale Spionage auf. Doch du kriegst nichts mit, weil du blanzt in der Garage raus und grundsätzlich sowieso keine Reportage schaust. Fragst dich insgeheim, wozu man noch Courage braucht. Gehst in Diskussionen mangels Fakten gerne in Rage auf. Berichterstattung wurde von US-Konzern gekauft, weswegen du nämlich auch an Sabotage glaubst. In Syrien gibt's kein Genozid, weswegen sie alle fliehen. Sie wollen Sozialsysteme unterwandern, fragt doch Sarrazin. Na, alles übertrieben mit Allah und Dynamit. Wollen sie unser Amt anstrengen für ihren heiligen Krieg? Mit Verschwörungstheorien erklärst du dir die ganze Welt, weswegen du es auch in Romanze mit der Wolfschanze hältst. Doch dein Magazin ist bald leer wie deine Phrasen, also runter auf die Knie, dann kannst du weiter trüb zerblasen. Offenbar ist es schwer für die anderen Club zu rappen, deswegen erfinde ich ein neues Format und fang an zu senden. Ich betreibe Aufklärung für alle meine Artgenossen. Achtung, Achtung, hier wird mit Informationen scharf geschossen. 3 Minuten können die Bezeitung schon ersetzen und du baust dich nun in keiner Diskussion mehr zu verstecken. Ich hab tonnenweise explosiven Gesprächsstoff auf Lager. Achtung, Achtung, bald bist du intelligenter als dein Vater. Bei mir wirst du unkompliziert über alles informiert. Nachrichten, die dich interessieren, sorgfältig recherchiert. Latte jede Track und du bist jederzeit im Bilde. Mann, das ist ganz ungewohnt, das komplett jede Silbe. Mit Inhalt überzeugt sind die dummen Rapper tot. Nein, sie pumpen neuerdings meine Tracks auf dem Klo. Wird zum Beispiel irgendwo mal ein UFO entdeckt, dann drückst du nur auf Play und schon beißt du's direkt. Natürlich war das Beispiel nicht sehr vorteilhaft gewählt, doch ich wollte dir nur erzählen, worum es mir hier eigentlich geht. Dir zusätzlich noch empfehlen, regelmäßig einzuschalten, damit in den Diskussionen die Argumente einzukalten. Kein Problem, Nachschub zu leisten, es sind turbulente Zeiten. 60 Millionen auf der Flucht, VW versucht uns zu bescheißen. 8,3 Milliarden Rundfunkgebühren, nur dafür, dass sie uns mit Unfunk informieren. Offenbar ist es schwer für die anderen Club zu rappen, deswegen erfinde ich ein neues Format und fang an zu senden. Ich betreibe Aufklärung für alle meine Artgenossen. Achtung, Achtung, hier wird mit Informationen scharf geschossen. 3 Minuten können die Bezeitung schon ersetzen und du baust dich nun in keiner Diskussion mehr zu verstecken. Ich hab tonnenweise explosiven Gesprächsstoff auf Lager. Achtung, Achtung, bald bist du intelligenter als dein Vater. Erst durch meine Nachrichten wirst du zum Homo Sapiens. Liest darauf im Guardian von Toten in Italien. Du liest vom arabischen Frühling in Jordanien. Erkennst die Zusammenhänge in Gesamtvorderasien. Früher waren das für dich höchstens mal Lappalien. Doch ab heute sind das politisch bedeutende Szenarien. Und plötzlich durchläufst du verschiedene Wissensstadien. Und die Jugend lernt nun nicht mehr nur auf Unis und Gymnasien. Morris Gump erweitert deinen Horizont. Auf der immer unterwegs IP, das gibt es nirgendwo sonst. Haare blond ist keine Ausrede mehr. Dein Hippocampus bekommt bei dem Song was zum Lernen. Du stehst vor dem Spiegel und übst Kommandos. Willst deinen eigenen Büroanschluss, bist der Typ für Shampoos und grünen Bambus, aber bist du öfter am Nambus als am Campus. Dann hör mein Text hier nicht im Hydro-Jambus-Flow. Offenbar ist es schwer für die anderen Club zu rappen, deswegen erfinde ich ein neues Format und fang an zu senden. Ich betreibe Aufklärung für alle meine Artgenossen. Achtung, Achtung, hier wird mit Informationen scharf geschossen. 3 Minuten können die Bezeitung schon ersetzen und du baust dich nun in keiner Diskussion mehr zu verstecken. Ich hab tonnenweise explosiven Gesprächsstoff auf Lager. Achtung, Achtung, bald bist du intelligenter als dein Vater.